Erster Gott sagte zu Mose, komm zu mir herauf. Bring Aaron, Nadab, Abihu und 70 Anführer mit. Ihr sollt mich von Weitem anbeten. Zweiter nur Mose darf ganz nah zu mir kommen. Die anderen Männer bleiben weiter weg. Das Volk darf nicht mit auf den Berg kommen. Dritter Mose ging zum Volk und sagte ihnen alle Regeln von Gott. Das ganze Volk antwortete, wir tun alles, was Gott gesagt hat. Vierter Mose schrieb alle Regeln von Gott auf. Am nächsten Morgen baute er einen Altar am Berg. Er stellte dort 12 große Steine auf. Fünfter, er schickte junge Männer zu dem Altar. Sie schlachteten junge Stiere als Opfer für Gott. Sechster Mose nahm die Hälfte von dem Blut und goss es in Schalen. Die andere Hälfte goss er auf den Altar. Siebter, dann las er dem Volk aus dem Buch mit Gottes Regeln vor. Das Volk sagte, wir wollen Gott gehorchen und alles tun. Achter Mose nahm das Blut und besprengte das Volk damit. Er sagte, das ist das Blut für die Abmachung mit Gott. Neunter, dann stiegen Mose, Aaron, Nadab, Abihu und die 70 Anführer auf den Berg. Zehnter, sie sahen den Gott von Israel. Unter seinen Füßen war ein Boden wie blauer Edelstein. Er war so hell wie der Himmel. Elfter, Gott tat den Anführern von Israel nichts Böses. Sie sahen Gott und sie aßen und tranken dort. Zwölfter, Gott sagte zu Mose, komm zu mir auf den Berg. Ich gebe dir Steintafeln mit meinen Regeln für das Volk. 13. Mose ging mit seinem Diener Josua los. Er stieg auf den Berg von Gott. 14. Zu den Anführern sagte er, wartet hier auf uns. Aaron und Hur bleiben bei euch. Wenn jemand einen Streit hat, geht zu ihnen. 15. Mose stieg auf den Berg. Dann kam eine Wolke und bedeckte den Berg. 16. Die Herrlichkeit von Gott war auf dem Berg Sinai. Die Wolke blieb 6 Tage dort. Am 7. Tag rief Gott Mose. 17. Für das Volk Israel sah die Herrlichkeit von Gott wie ein großes Feuer aus. Es brannte oben auf dem Berg. 18. Mose ging in die Wolke hinein und stieg höher auf den Berg. Er blieb dort 40 Tage und 40 Nächte lang.